Kapitel 8. Das Schiff fährt gerade am Rolandseck vorbei. Jetzt ist es nicht mehr weit nach Köln. Langsam wird es dunkel. Tanja Scholl sucht nervös ihr Handy und macht es an. In diesem Moment kommt ein Anruf. Was denn? Ich habe einen Ausflug gemacht, auf einem Schiff. Sie lacht. Wie? Na, auf der Lorelei. Ja, so heißt das Schiff. Nein, bleiben Sie weg, ich brauche Sie nicht. Oder soll ich in den Fluss springen? Aus der Ferne sieht man schon die Lichter der Stadt Köln und dann die Türme des Kölner Doms in hellblauem Licht. Jens Kullmann steuert das Schiff, Klaus Klimm ist unten und macht alles fertig zum Anlegen. Da hat Klaus schon wieder ein komisches Gefühl. Er dreht sich um, aber da ist nichts. Er schaut jetzt nur geradeaus, denn die Anlegestelle ist nicht weit. Aber da ist plötzlich wieder etwas. Er fühlt kalte Luft von hinten und hört eine Stimme. Sei vorsichtig. Lorelei ist immer noch da. Er zuckt zusammen, dreht sich um. Aber da ist niemand. Oder doch? Das Schiff hat ohne Probleme angelegt. Der Kapitän ist nicht glücklich über die Fahrt, aber zufrieden. Er und sein Steuermann verabschieden sich von ihren Gästen. Die Passagiere gehen von Bord und bedanken sich. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Die Fahrt war wirklich interessant, wunderbar, wie im Film. Interessante Fahrt. Wie sagt man? Ein richtiges Event. Danke, Captain. Hat Spaß gemacht. Es war wirklich was los. Wir kommen wieder. Tschö! Auch Fritz Kühn und Julia verabschieden sich herzlich. Als letzte geht Tanja vom Schiff, ganz in Schwarz, mit traurigem Gesicht. Unten am Ufer wartet ein Wagen. Ein großer Mann in einem langen Mantel kommt auf sie zu. Tanja! Lorelei! Wo waren Sie denn so lange? Sie brauchen doch Hilfe. Kommen Sie mit. Sie ruft noch zurück zum Schiff. Captain, machen Sie's gut. Ich komme wieder. Die Lorelei lebt.